Aufgabe 1.2a. Sie hören 4 automatische Hinweisansagen. Ansage 1. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ansage 2. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte wählen Sie 6 72 85 60. Ich wiederhole. 6 72 85 60. Ansage 3. Die Ortsvorwahl für Hinterliederbach hat sich geändert. Bitte wählen Sie vor der Rufnummer 20. Ansage 4. Alle Auskunftsplätze sind zurzeit besetzt. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden gleich bedient.